Wenn bestimmte Menschengruppen sich Rechte erkämpften, dann mussten diese Rechte natürlich in einer Urkunde festgehalten werden. Ein wichtiges Dokument war zum Beispiel die Magna Carta, die die englischen Barone im Jahr 1215 durchsetzten. Darin wurde zum Beispiel festgelegt, dass jeder freie Bürger das Recht hatte, Eigentum zu besitzen und zu erben, dass der König Steuern nur mit Zustimmung der Vertreter des Reichs erheben durfte und dass Verbrecher nur von königlichen Richtern und nicht von den Grafen bestraft werden durften. Die wichtigste Bestimmung war, dass kein freier Mann ohne gesetzliches Urteil verhaftet und ins Gefängnis gesteckt werden durfte. Immer wieder erhoben sich in Europa Bauern gegen die Unterdrückung und Ausbeutung durch den Adel. Der Höhepunkt war die Revolution von 1525, die auch als Deutscher Bauernkrieg bezeichnet wird. In den 12 Artikeln, die 1525 von Vertretern oberschwäbischer Bauerngruppen beschlossen wurden, heißt es, dass die Leibeigenschaft nicht mit dem Christentum vereinbar sei, denn Jesus Christus habe alle Menschen gleichermaßen erlöst. Darum erfindet sich mit der Schrift, dass wir frei sind und sein wollen. Die Entwicklung der Rechtsordnung hängt natürlich damit zusammen, wie sich die Gesellschaft insgesamt entwickelt. Adelige Grundbesitzer wollten leibeigene Bauern und Bäuerinnen haben, über die sie selber Gericht hielten. Für Dienste, die sie dem Herrscher leisteten, handelten sie sich Privilegien aus, so dass überall andere Bestimmungen herrschten. Bürgerliche Kaufleute aber waren an einheitlichen Bestimmungen im ganzen Land interessiert, an möglichst wenig Zöllen, an einheitlichen Maßen und Gewichten, einheitlicher Währung und so weiter. Bürgerliche Fabrikbesitzer brauchten freie Arbeiter und Arbeiterinnen, die dorthin gehen konnten, wo es Arbeit gab und die man auch wieder entlassen konnte, wenn die Geschäfte schlecht gingen. Sie wollten ihre Fabriken dort errichten können, wo es praktisch war, wo es Rohstoffe und Energie gab und nicht von tausenderlei feudalen Vorrechten behindert werden. Mit der Industrie entwickelten sich auch die Wissenschaften. Und Traditionen und Glaubensvorstellungen verloren an Bedeutung. Die Bewegung der Aufklärung betonte, dass Menschen sich auf ihre Vernunft stützen sollten, auf die menschliche Fähigkeit zur Erkenntnis. Für die Auffassung von Aristoteles, dass manche Menschen von Natur aus Sklaven und Unterworfene seien, die über viele Jahrhunderte weitergegeben wurde, fand die Wissenschaft keine Bestätigung. Als die amerikanischen Kolonien im Unabhängigkeitskrieg gegen England gesiegt hatten, hieß es in der Unabhängigkeitserklärung: Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: Dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Die wichtigsten Grundsätze waren die Gleichheit aller Menschen, das gleiche Recht auf Leben, Freiheit und Glück, der Grundsatz, dass eine Regierung nur rechtmäßig ist, wenn sie auf der Zustimmung der Regierten beruht, und das Recht des Volkes, die Regierungsform zu ändern. Allerdings, als ob es selbstverständlich wäre, waren damit nur Männer gemeint. Und die Verurteilung der Sklaverei wurde aus politischer Taktik aus der Unabhängigkeitserklärung gestrichen, damit auch die Vertreter der Südstaaten zustimmten. Erst nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wurde die Sklaverei in den gesamten USA abgeschafft. Die amerikanische und die französische Revolution waren das Ergebnis derselben gesellschaftlichen Entwicklung. Das Bürgertum wurde immer bedeutender und verlangte dementsprechend politische Macht. Aber die Freiheitsbestrebungen wurden auch von Arbeiterinnen und Arbeitern, Bäuerinnen und Bauern unterstützt und mitgetragen. Im Jahr 1789 schaffte das französische Volk die absolute Monarchie ab. Die Nationalversammlung erließ zunächst die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Sie erklärt, dass es natürliche und unveräußerliche Rechte wie Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung geben muss. Alle Menschen müssen als gleich vor dem Gesetz gelten. Diese Erklärung schließt auch die demokratische Gewaltenteilung ein, also die Trennung von Gesetzgebung Legislative, ausführender Gewalt, Exekutive und Rechtsprechung, Judikative. Doch auch die französische Erklärung der Menschenrechte galt nur für die Männer. Die Schriftstellerin Olympe de Gouges verfasste 1791 eine Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Darin hieß es, Artikel 1, die Frau wird frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Sie forderte, dass alle Bürger und Bürgerinnen an der Entstehung der Gesetze beteiligt sein sollten, dass Frauen das Recht haben sollten, öffentlich zu sprechen, alle Ämter zu übernehmen und alle Berufe auszuüben. 1793, zur Zeit der Schreckensherrschaft Robespierres, wurde sie verhaftet, zum Tod verurteilt und durch die Guillotine hingerichtet. Es war noch ein weiter Weg bis zur vollen Gleichberechtigung der Frauen, zumindest auf dem Papier, und in vielen Ländern ist er noch nicht abgeschlossen. In Zeiten von Krisen und Konflikten gibt es auch immer wieder Rückschritte. In Österreich erhielten die Frauen erst 1918 das Wahlrecht und bis 1967 konnten sie ohne Zustimmung des Ehemanns nicht arbeiten oder ein Bankkonto eröffnen. In der Schweiz erhielten die Frauen das Stimmrecht sogar erst 1971 und im Kanton Appenzell-Innerrhoden überhaupt erst 1990. Der Weg zu mehr Freiheit war und ist nicht einfach und gerade. Überall auf der Welt mussten Menschen kämpfen. Um das Recht zu wählen, um das Recht, sich in Gewerkschaften für angemessene Löhne und erträgliche Arbeitsbedingungen einzusetzen. Um das Recht auf freie Meinung, Presse- und Versammlungsfreiheit. In langwierigen, zähen Kämpfen wurden Monarchen gezwungen, gewählte Parlamente zuzulassen und sich an eine Verfassung zu halten, bis schließlich in vielen Ländern die Monarchie durch die Republik ersetzt wurde, was oft nicht ohne gewaltsame Revolutionen abging. Die Frauen konnten sich ihre Rechte auf Bildung und auf Teilnahme an der Politik erst erkämpfen, als während und nach den Weltkriegen ihre Arbeitskraft nicht nur im Haushalt, sondern auch in den Fabriken, Büros und Ämtern und so weiter gebraucht wurde. Während in Europa und Amerika Menschen sich mehr Freiheiten erkämpften, unterwarfen europäische Mächte weiter Völker und Länder in anderen Kontinenten, verdrängte das weiße Amerika weiter die Ureinwohner und verweigerte den afroamerikanischen Menschen noch lange nach Beendigung der Sklaverei die vollen Bürgerrechte, dehnten auch Japan und Russland ihre Besitzungen aus. Der Kampf um die Vorherrschaft in der Welt führte zu zwei großen Weltkriegen.